Und dann denkst du, als wäre Typ, hätte fast den Boden abgepinnt. Jetzt soll das der noch einen Nutzen gefunden hat. Genau, hat er aber da, wo dieser Grundig-Fernseher steht. Nur noch kurz das Kabel dafür. Was machen wir, wenn es nicht funktioniert? Dann machen wir das hier. Nein, Häschen soll spazieren. Spazieren ganz allein. Da hat's das Bächlein nicht gesehen und schubst, da fehlt's hinab. Klein Häschen wollt spazieren. Spazieren ganz allein. Da hat's das Bächlein nicht gesehen und schubst, da fehlt's hinab. Klein Häschen wollt spazieren gehen, spazieren ganz allein. Da hat das Bächlein nicht gesehen und schubs da viel hinein. Klein Häschen in die Tale und uns zum Fissen und kann dann auch in Hand ohne ein Weg dahin zu gehen. Vorbei ist die Gefahr. Ja, kommt und hält die Luft, ist dann, ist nun, aber ja. Am besten mit Musik. Boah, du tanzt richtig gut. Kannst du uns unten helfen? Okay. Hast du ein Klassenplatte? Ja. Hier. Du musst nur gut transportieren, ja, damit. Ja. Wird mir helfen? Ich lasse einfach hier rein. Dann kann ich das besser transportieren. So, Kabel. So, die Maus könnten wir gebrauchen, um das DVD-Menü zu steuern, aber vielleicht. Sicherheit mit für den Fall. Hoffentlich wird mir dieses fehlende MHL-Kabel nicht heute zur Verhängnis. Auf einer Klassenfahrt, da kann so viel passieren. Scheiße. Wenn ich mein Notizheft nicht. Hier ist der Raum. So, Armin, ich muss uns retten. Okay. Wir haben gemacht, dass an der linken Seite sind ganz viele Anschlüsse. Kommen eine halbe Minute wieder. Eine halbe Minute. Aber ihr habt gar nichts mitbekommen, alle von der Aufregung heute Nacht, ne? Alle geschlafen. Mit der was? Mit der Aufregung heute Nacht. Ja, oder? Ihr schon? Ich war auch geschlafen. Ich habe es schon mitbekommen, aber es hat mich nicht so interessiert. Nicht so, dass man alle rausrennen müsste, ne? Also ich habe nicht, ich wusste nicht, worum es geht. Ja. Ich dachte, wir standen immer an der Tür, als plötzlich alle weg waren. Ich dachte immer, ich werde mir noch was fragen. Gut so. Gut so. Genau, immer mit der Ruhe. Wir haben alles versetzt. Ach, ich weiß nicht, ob der hält. Nimm vielleicht lieber einen Stuhl. Armin, nimm vielleicht lieber einen Stuhl. Ich weiß nicht, ob der Tisch nicht kippt. Nimm einfach einen Stuhl, das ist okay. Dann machen wir den danach da oben. Gott sei Dank habe ich noch das Verlängerungskabel dabei. Aber ich auf, es ist kalt, ne? Der Fernseher sieht auf jeden Fall sehr modern aus. Also sehr, ich glaube auch, ne? Das ist eine gute Möglichkeit für uns. Wo würden wir denn den Film schauen, wenn das DVD-Laufwerk nicht da wäre? Dann gibt es keinen Film zum Gucken, leider. Das ist unsere einzige Option, die wir haben. Also. Aber wir dachten, versuchen können wir. Okay. Wie kommt es, dass du das mitgebracht hast? Einfach so? Ich dachte, ich brauche das vielleicht für meinen eigenen Rechner. Weil ich habe auch zwei DVD-R, einen davon ist für PC-Daten. Was davon müssen wir angeben jetzt hier? Welche Signalquelle müssen wir wählen? USB, dann versuche ich es mal mit USB. Okay. Wenn es nicht funktioniert, dann... Ja, du bist Profi. Jetzt weiß ich den Rechner. Guck dir das an. Ist es dann an, das Gerät schon? Es ist an, es läuft auch gerade. Du musst noch ein bisschen laden. Ja. Willst du die DVD mal reinstecken? Ja, manchmal lädt es doch erst dann. Obwohl ich auch wirklich keine Ahnung habe, also vielleicht machst du es. Machst du es doch wohl nicht aus. Ich habe so diese Powerbank dabei. Powerbanks, das ist der neueste Trend, den es alle vorhin. Ja. Powerbanks gab es aber schon ewig. Aber was haben jetzt immer alle? Jetzt sehe ich das immer erst. Wo sind denn alle anderen? Wollen die nicht gucken? Weiß ich nicht. Ich gucke jetzt erstmal. Hallo. Hallo. Wo sind denn... Kriege ich vielleicht die Schlüssel wieder? Achso, ja. Hier. Moment. Nee, die zwei nicht. Das sind die. Das sind 3 und 6. Das ist ja. Also hier die Vorrichtung gibt es doch schon mal. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, dass es überhaupt mit dabei sind. Was wird hier geguckt? Haki Goethe 2. Also ich will nicht geguckt. Hast du noch nicht? Noch nicht. Wir versuchen es. Armin gibt alles. Ich hab den ersten. Thank you. Das war der Plan von Anfang. Schau mal, hier ist es. Mach es erst mal. Konstatiert. So, den Barcode zu scannen, finde ich, da kommt alles mehr raus. Vielleicht musst du hier nochmal rausgehen und mir nochmal ausmachen, dass man das lädt. Okay, das funktioniert auch manchmal, aber eher selten. Also normalerweise lädt das direkt. Also die Fernbedienung fühlt sich sehr schön an. Ich mag diese Fernbedienung. Grundig. Ich weiß nicht, zu wem. Und sie waren hier, Okay, wir sehen die Input. Ja. USB wäre eigentlich. Muss es denn USB sein? Guck mal, da ist auch dieses AV, hast du nicht eben gesagt, AV? Ja, genau, aber das geht durch den USB-Anschluss. Auf der Bedienungsanleitung stand, dass es für Fernseher funktionieren wird. Das ist 2-3 Jahre alt, aber funktioniert beim Rechner noch. Das heißt, müsste auch beim TV funktionieren. Also, ob dieser Anschluss überhaupt funktioniert. Sie haben alles gedacht. Ich probiere mal das hier aus. Mal sehen, wie sehr uns das hier weiterbringt. Sein, dass ich von da oben zwei Kabel mitnehmen muss. Lass mal kurz, ich nehme auch zwei Kabel mit. Ja? Ja? Tür ist abgeschlossen. Ah. Danke schön. Alles klar. Scheiße! Gott, dass ich das gefunden habe. Wo sind denn alle anderen? Ja, warte. Ah, okay. Mal gucken, ob dieses... Ja. Ja. Ich guck mal, ob dieses Kabel überhaupt... Du hast meins auch deaktiviert, du hast vielleicht habe ich den selben Fingerprofitur, aber... Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es den keinen von der Herstellung gibt. Kann ich dir ja gucken. Aber ich weiß nicht, ob es... Mal gucken, ob jetzt HDMI überhaupt funktioniert. Hat das eine bestimmte Bedeutung, oder war es einfach so? Wenn das Teil Miracast hat, dann sind wir gerettet. Miracast ist Streamering. Weil das sieht nicht so aus, als ob dieser... Ich weiß nicht, aus welchem Baujahr das Gerät kommt. Ich schätze mal 2012, aber damals war es unterstützt. So. Wo ist denn das hier genau? Achso, ich weiß nicht. Komponent. DLNA, das klingt interessant. Mal sehen, ob... Das hier könnte mit dem Fernseher funktionieren. Also ich meine, vom PC zum Fernseher. Ich versuche erstmal, ob das hier durchgeht und danach funktioniert übrigens nur mit Android-Geräten. Ich habe es auch versucht, aber da gibt's. Man lässt einfach machen. Der ist nicht verfügbar. Nein, ich habe ins Spiel Anschluss? Probier mal aus, hier einen normalen. Oh, ihr werdet prüfen, ob der Anschluss funktionsfähig ist. Was war das? Und die haben NTFS einmal. Also, wenn man Schuhe anhat, obdachlos. Nein, das ist nicht falsch. Du bist mein Schatz. Bei Hannah aber als zu essen. So, Was? Ja. Ja, was ist denn? Muss man hier wieder reinkommen. Da muss ich jetzt reden. Ah, ja, das gehört dann dazu, ja, bei mir. Genau. Naja, man muss irgendwie dann so, wenn ich immer dachte, man muss so fünf bestimmte Wörter sagen. Hey, das ist doch schwer. Oh Gott. Das ist voll schwer. Ein bisschen im Fluss. Ja, das ist ja gut. Ja, okay, welche Wörter? Oder wir machen drei Wörter, die man nicht mehr sagen darf. Und der andere hat ja die nicht mitbekommen, dass man so, also ja, nein. Vielleicht. Und okay. Ja. Ja, nein, und okay. Wer zuerst fünf schafft, ja, soll ich anfangen? Ja, okay, nein. Okay. 63. Hey, du musst ja noch mal was. Also, 63. 64. Oh nein, das gleiche. Ja, also, hast du ein. Willst du es aufschreiben? Nein, nice. Ja, betrieben. Hä, das sind wir uns noch merken. Das sind wir ja. Aber nicht betrieben. Ja. Das war nicht. Also, Porsche. Ach nee. Okay, das ist auch einfach. Ja. 52. Hm, gelogen. Nein, das stimmt. 62. Ja, das war's dann. 62. 64. Scheiße. 52. So. Ja, leider nicht. Es kann sein, dass der USB-Anschluss überhaupt nicht funktioniert. Guck mal, da ist ja noch einer direkt drüber. Das ist ein HDMI-Anschluss. Das wäre auch auf der anderen Seite vielleicht. Das wäre schon wenig, wenn wir. Es gibt nur eins, weil nur eins im Menü anwählbar ist. Ja, bestimmt nicht. Also 2, 1, 1. Teil? Das ist angeschlossen, ich habe es auch an eine externe Stromversorgung. Ja, aber ist denn an? Das leuchtet ja überhaupt nicht, wo die DVD drin ist. Das ist auch auf der anderen Seite. Ich das ist ah, okay, aber es ist an. Dann müsste das doch funktionieren. Also ja. Hier sind einige Ordner, die ich aus dem Internet heruntergeladen habe. Das heißt, das hört sich ein Name komisch aus, das ist nicht meine Schuld. Weil das sind Ordner aus dem Internet. Dann versuch doch nochmal das andere. Ich weiß nicht, ob da überhaupt funktioniert das, wenn man das jetzt zum Beispiel abspielt. Ja, das funktioniert. Ja. Das funktioniert. Okay, das ist schon mal gut. Dann müssen wir das an die Feinde interpretieren. Genau, genau. Spielen wir das weiter? Nö. Nee, jetzt nicht. Das heißt, der USB funktioniert dann. Ja, der kann so. Das hier, was prüfen jetzt nochmal alle Kabel, nochmal das alles an ist. Und dann müsste das auch klappen. Oder wie machen wir das eigentlich? Denkst du auch? Und auf A nicht, ja. Genau, die 16 sind da. Es gibt hier ja, zwischen diesem Kabel und A und I, da gäbe es eigentlich noch ein Halbkabel. Aber es gibt noch eine andere Lösung, nämlich DNNH. Ich hol mal jetzt meinen Rechner runter und ich spiele mein Spiel. Einfach nur das DVD-Teil. Das habe ich schon. Einfach noch alles aus und anmachen, vielleicht auch das DVD-Teil. Ja, das mal auf. Martin fängt an. Das hat gerade noch mit dem Rechner. Ich will okay. Du musst, Hannah, zwei Fragen stellen. Wenn es gerade funktioniert, dann muss es ja eigentlich klappen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann. So, ich habe es nochmal angeschlossen. Und ich darf noch nicht. Aber du kennst dich ja auch viel besser aus, als ich. Das wäre nur so meine. Okay. Und wenn wir es direkt da anschließen, ohne dieses Zwischenkabel? Das würde ja keinen Unterschied machen. Aber vielleicht schon, vielleicht funktioniert nur dieses Zwischenteil. Nee, das hat immer noch, das ist ein USB-Verlängerungskabel. Das bedeutet, das macht keinen Unterschied. Aber ist das eine Verbindung? Also, es kann ja mal sein, dass du einen Wackelkontakt hast oder sowas. Ja. Absolut gar keinen Wackelkontakt. Okay. Nein. Ich hole mal. So, ich muss jetzt in die Notlösung reingreifen, nämlich meinen Rechner holen und das durch DLNA, ich glaube DLNA, das ist nicht DNA, sondern DLNA. Wenn dieser Fernseher das unterstützt, das hier. Also PC geht durch den Kabel, das ist wireless, das ist kabellos und ich glaube, dass mein Rechner das unterstützt. Und dass der Fernseher nicht kommt, das bin ich mir nicht sicher, schon nochmal. Ja, oder nein? Jetzt, als Strafe darf Martin dir noch eine Frage stellen. Ja, toll. Noch zwei. Ja. Zwei? Ja. Boah, ja. Magst du Bea? Hallo, verstehst du mich? Ja oder nein? Guck mal, bitte. Magst du mich? Ja oder nein? Man muss halt irgendwo ja oder nein sagen. Verstanden? Ich glaube, das ist gar nicht ein. Ja, ich glaube auch, aber wer weiß. Wer weiß. Kennt ihr euch ein bisschen aus? Müsst ihr das nicht wissen? Ich kenne mich nicht. In meiner Welt muss dann so ein grünes Lämpchen leuchten, wenn irgendwas eigentlich ist. Schon. Ich will jetzt aber auch nicht so dran gehen, aber ich kann mir vorstellen, dass das schwarze Teil einfach nicht. Vielleicht aber hier drauf drücken. Vielleicht. Armin, ist das überhaupt gar nicht? Ja, das ist nämlich die andere Richtung. Ganz sicher? Achso. Wenn man das drückt. Zeig mal, das sieht nämlich so aus. Das sieht echt aus. Weil das hat ja eben so gut funktioniert. Und deshalb kann ich mir vorstellen. Warte. Ja, das sind zwei Farben. Also, was war das? Ah, ja, das ist dann so. Ja, das hat aber auch noch. Zuvor, aber eben hat es nicht geleuchtet. Soll ich nochmal auf USB klicken? Danke, okay, versuchen. Vielleicht. Guck mal jetzt. Warte mal, aber das hat eben ja nicht so gut geleuchtet. Wir warten jetzt mal kurz. Wenn er dich was fragt, wie das findet, das wäre ja klasse. Das muss ja nicht ergeben sein. Das war gerade eben auch so. Ach, das hat eben auch schon geleuchtet. Also, ja, so nee, wie man das zweite Mal nicht. Dann sagst du auch ja. Also, ich weiß nicht. Ja, ist gut. Los, mal so. Das hattest du schon gefragt. Das ist eine rettende Lösung. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Wir sind aber motiviert und warten einfach drauf. Aber der Armin hat jetzt noch eine Lösung auf Lager. Ah. Wir haben gemutmaßt, dass einfach von diesen Teilen irgendwas aus ist. Aber jetzt hat gerade mal grün geleuchtet. In meiner Welt ist es dann an. Es geht ja jetzt nur um das, was wir beschäftigt sind. So, irgendwas passiert, wenn wir dort jetzt. Wie lange wir hier probieren? Schlüsselfall. Schade, schade. Aber Armin hat vorhin seinen USB-Stick an den Fernseher angeschlossen und das funktionierte. Also, die ganze, also theoretisch ist es möglich, das anzubringen. Und was hat er auf seinem USB-Stick? Für Filme? Ich habe es noch nicht gesagt. So, das war keine Option, glaube ich. Das war 15 Sekunden. Aber er hat ein Lied angemacht. Das funktioniert. Okay, wir hätten es sogar zweimal schaffen können. Und das war, glaube ich, sein Laptop. Das ist sein Laptop. Der Martin ist da draußen und hat... Was machst du? Ja, ich bin noch schön. Nee, jetzt wird die... Okay, aber dann unterschreiben. Man darf Buchstaben nicht sagen. Aber dann ist schon... Aber manche fühlt das schon nicht länger. So, trinkt das hin? Ja. Ja. Durch den Rechner wird das nicht funktionieren, aber im allergrößten Notfall müssten wir uns einen DVD-Player ausleihen, von irgendwelchen Zweifel, dass die das aber das machen würden. Oder es gibt leider keinen DVD-Player, die Option haben wir leider nicht. Also wir haben Glück und es funktioniert, sonst haben wir einfach Pech gehabt, auch kein Weltuntergang. Ja, oder wir können das auf den Display von meinem Rechner schauen, aber das ist etwas klein für ein gesamtes Publikum. Aber eine Notlösung. Also, falls es besser ist, als den Film überhaupt nicht zu schauen. Aber ich versuche erstmal, ob man das projizieren kann. Durch. Ja, das ist Screen Memory. Der HDMI steht uns nicht zur Verfügung. Weil uns ein Kabel fehlt? Es fehlt sein Kabel, aber ich bezweifle, dass der Fernseher. Obwohl, ja, dieses. Es könnte auch mit dem HDMI-Kabel funktionieren, aber dieser Rechner hat einen Micro-HDMI-Anschluss. Und das heißt, der Kabel, es würde mit einem Kabel wahrscheinlich funktionieren, welcher auf einer Seite diesen Micro-HDMI-Anschluss hat und auf der anderen Seite den normalen. Das hier. Aber ich morgen wegen psychischen Stress zu gehen. Weißt du, wie viel Freude du hast? Ja! Ja! Nicht aber das ist eine andere Sache. Ich war gerade. Komm, wir dürfen dann noch auflösen. Achso, der könnte sich fragen, was spannend ist. Ja. Haben wir noch am Freitag Sportunterricht oder dann? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Ja. Ich hätte noch gerne ein letztes Mal, bevor die Klasse auseinandergeht. Genau. Ich muss nämlich heute Sport unterrichten. Also ja. Wegen Französisch. Ja, aber wir dürfen ja noch sagen, dass das. Im Computer müsste eine DVD auf jeden Fall die DVD-Volume. Nein, ich von hier. Genau. Ja, ich habe eine zweimal höher geschaut. Hä? Warum ist denn was verloren? Ja, ist das schon so eine DVD? Ja, das hast du ja schon längst gemacht. Ja, ich würde es machen. Das ist nicht schlimm. Das ist auch weg. Ist die Folge hochgegangen? Ja. Ja? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Was? Ich weiß nicht. Was war Twitter? Was war das dein Twitter? Was dein Tumblr? Wie, weiß ich nicht? Ja, ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Nein, stopp! Das ist schon was. Weil wie heißt dieses Computer eigentlich, wie man nach da und nach da sprechen kann? Von wem? Nein, das will ich nicht. Ich weiß nicht, was ich tue. Das ist nicht schlimm. Ich wäre eigentlich auch ein Stuhl gewesen. Was? Ich habe auf die Anschlüsse haben. Ja. Oh, wirklich? Das Du musst versuchen, höher als der vor dir zu kommen. Und, das musst du so, und selbst wenn du nicht höher gewürfelt hast, musst du lügen. Und die obwohl man kann sich auch, 60, dann wenn es nicht direkt dadurch funktioniert, dann kann man sich ein Programm aus dem Internet herunterladen. Das wäre sehr wahrscheinlich, dass es funktioniert, aber wir gucken mal. Wenn du Hanna nicht glaubst, kannst du aufdecken. Wenn du Hanna nicht glaubst, dann kannst du aufdecken. Ich habe 54 gesagt. Ich habe 54. Ja, dann hat Hanna. Aber warum rechst du es auf 54? Was ist denn DLNA? Das steht für. Ich kenne das überhaupt nicht. Ja, stimmt. L steht für Link, das weiß ich. Link, das weiß ich. Das sind die Zahlen, die da stehen. Dual. Bist du dumm, dass er nicht zählt? Das läuft ja nicht. Ich stecke so nicht. Alles hier. Ich fange schon neu an, ey. Ach, sag dir. Was für Tun ist 3? Ich hab echt gelockt. Dafür läuft schon 100 raus. 43. Das hat ja bei nicht. Hey, ich kann nicht fassen, dass schon ein Jahr vergangen ist seit der letzten Klassenfahrt. Ja, Mann. Was ist das? Ja. Aber dafür musst du doch eigentlich ein WLAN sein, ne? Das ist auch ein Punkt. 62. Müsste sein, dann auch hierüber, wenn der kein WLAN hat, dann eigentlich Wi-Fi direkt würde der verwenden. Das ist das Netzwerk. Aha. Ah, dann? 1, 2, ne? 31. Okay, mal sehen, ob der mit dem Netzwerk verbunden ist. Also mit dem WLAN von hier. 2, ja, das ist nicht so. 2, 3, hast du okay. Ja, aber ich gehe. Was nicht? Aber komm jetzt, Martin. Martin, bitte, das ist lustig. Martin, wir kommen gleich wieder. Hotspot. Aber es hat irgendwie nicht funktioniert, dass wir diese DVD-Teil da anschließen. Ja, ich habe die allerletzte Lösung, dass wir vielleicht den Fernseher an Hotspot, also an das WLAN-Netzwerk hier verbinden und diesen Rechner auch, weil ich glaube, so funktioniert. Manche Fernseher können das, andere. Sollen wir uns einfach nochmal das schwarze Teil an den Fernseher versuchen anzuschließen? Ja, das wird nicht funktionieren. Schlimmer. Ich sehe den gesamten Namen. Es gibt drei WLAN-Netzwerke, die mit dem. Die muss man ja irgendwie zahlen. Das sind ja nicht alle freie Dinge. Für das Internet muss man zahlen, aber das hier ist ja nur das Ethernet. Das bedeutet das interne Netzwerk. Achso, das große Augen. Da habe ich auch keine Augen. Und sieht nicht den gesamten Namen. Sicher, das Typ. Ich finde das eher freundlich, weil ich das schön ist. Das ist ein bisschen schlecht. Ja. Die sehen Dings. Alle den gleichen Namen. Wenn ihr irgendwo sehen. Julia oder so seht, oder Hella. Sorry, du willst halt sagen, dass du hier bist? Sagt denen, und dann sagt denen, dass meine mein Schuhe in ihrem... Ich könnte es jetzt auch mit einem HDMI-Kabel versuchen, aber das steht uns leider nicht zur Verfügung. Weil das wäre viel zu... Also dieser Rechner unterstützt sowieso nicht den originalen HDMI-Standard. Wir können das mit dem Adapter machen, aber wir müssen dann jetzt auch kaufen. Nee, dann wäre nur nett gewesen, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ja. Mal sehen, ob. Keine Verbindung zu diesem Netzwerk. Internet brauche ich auch nicht, nur das Netzwerk. Das Ordner ist. Ja. Guck mal, jetzt ist wie heißt das, die DVD-Box, sag ich mal. Jetzt leuchtet hier die ganze Zeit, das war ja eben ganz aus. Der Film spielt gerade im Hintergrund an. Glaubst du nicht, wenn wir die einfach ohne dieses Verlängerungskabel da anschließen, dass er das dann erkennt? Manche Fernseher unterstützen das tatsächlich, nee. Aber nein, der scheint scheinbar nicht. Die meisten so, nein. Und dann habe ich so. Wi-Fi direkt unterstützt der scheinbar auch nicht. Ich glaube, rein, dann, nee, ist ja alles okay, du musst das ja keine Jungs fragen. Der andere Fernseher, der andere Raum ist auch schon. Der hat ein älteres Baujahr, das heißt, das wird es auch nicht. Jungs, ja, ich hab Durchfall. Schade. Oh mein Gott. Ja. Du musst es ja keine Lage. Ob es doch nicht eine Lösung gibt. Nein, am Anfang. Ja, nächstes Mal komme ich mit. Ja, und dann? Ich dachte, die wollen spielen. Also die einzige Lösung, die man hat, ist mit dem Laptop. Ja, oder mit einem echten DVD-Kabel. Haben wir keins. Haben wir keins. Außerdem bräuchten wir sowieso ein Videokabel. Und das wir haben auch kein DVD-Kabel, wir haben gefragt. Aber haben die nicht vielleicht irgendwelche Kabel? Ich weiß nicht, du wüsstest. Die haben gesagt, sie haben nur das und stellen das so zur Verfügung und den Rest sozusagen selbstständig. Nein, nur ist einfach. Sein Kabel. Was haben wir da schon? Ja, das ist das Spiel. Ja, weiß. Ja, wer bin ich? Ohne Witze bin ich, aber mit Leuten, die man kennt. Ich kann sagen, was ist das? Also wenn dieser. Boah, ja, mal den ich ja. Der, ich würde so mitmachen. Ich habe ihn bisher noch, weil ich immer zu Hause den Fernseher anschließe. Den Mikro hat dem ich habe. Sag Bescheid, wenn du musst, es klappt, ne? Alles klar. Nein! Also, den Micro-HDMI-Kabel, zu Hause habe ich das nie gebraucht. Also, wir haben zu Hause keins, weil ich benutze immer den Hauptrechner, um das dort anzuschließen. Und das ist ein HDMI in normaler Größe. Und dieser Rechner hat HDMI Mini oder, nee, ich glaube, das heißt Mini-HDMI oder Micro-HDMI. Dann ist es bei diesem Rechner... will das nicht mit dem normalen Kabel funktionieren, aber mit dem Micro-HDMI-Kabel hätte es zwar funktioniert, aber wir haben auch zu Hause keins davon. Das normale haben wir schon, aber das würde ohne Adapter nicht direkt mit diesem Rechner funktionieren. Denn wir kennen für das Rechner. Wo ist das Buch? Ist zu dunkel, du hast das Buch gegeben. Hat er auch keine Lampe dabei, das ist schade, oder? Lampe dabei gegeben, oder? Also eine weitere Lösung, obwohl ich glaube, die haben das sowieso deaktiviert, dass Geräte durch das Netzwerk untereinander kommunizieren können. Ich glaube, durch deren Netzwerk kann man nur zum Internet und nicht, dass Geräte untereinander kommunizieren können. Ethernet ist die Bezeichnung dafür. Kann man nicht die mal fragen, von der Jugendherberge, ob die sich auskennen? Ja. Ich meine, die, es geht darum, das dass die... gesagt, vielleicht kennen sie nicht aus, hat sie gesagt. Aber Ich meine, vielleicht stellen ja irgendwie Ausstattung zur Verfügung, vielleicht haben die ja irgendein Kabel, welches brauchbar ist. Haben die keine Kabel? Du kannst ja mal fragen. Wen soll ich da fragen? Bist da vorne, ich kann auch einen Raum. Ich weiß, wenn ich mir das Kabel das geht. Ja, mal sehen, was die für Kabel haben, dann kann ich vielleicht irgendeine Kabel finden. Schade. Hast du den zweiten Teil schon gesehen? Ich habe auch nicht gesehen. Kabel geht denn von dem hier zu dem? Das habe ich gerade eben gemacht, das USB-Kabel. Ja. Manche Rechner manche Fernseher erkennen DVD-Laufwerke direkt. Andere unterstützen Wi-Fi direkt oder Miracast. Das ist der Standard, wo eine direkte Verbindung zum Fernseher aufgebaut wird vom Gerät und zwar kabellos und das dann das Bild so übertragen wird. Und da gibt es noch ein DLNA funktioniert nur durch WLAN und die Router wurden nicht so darauf konfiguriert, dass Geräte untereinander, sondern nur direkt zum Internet kommunizieren können. Und man könnte es eigentlich auch machen, dass durch den Internet, dass dort zu viel übertragen wird, aber ich bezweifle, dass, wenn irgendeine Sicherheitsbehörde das belauscht, dann denken die, wir laden den Film hoch. Naja, wäre eine schlechte Idee. Dann gibt es noch, wir können jetzt sehr schlecht zum nächsten Technikmarkt gehen und so ein Mikro HDMI. Nee, wir fragen uns nur, weil wir sind natürlich nicht so, kann man spezialisiert, aber ob man nicht einfach das Schwarze, weil es läuft doch an deinem Laptop, das heißt, dass der Laptop erkennt es ja. Ja. Ob das der Fernseher nicht auch einfach erkennen müsste? Das Problem ist, dass, ich glaube, dieser Fernseher wurde darauf ausgelegt, USB-Sticks zu erkennen. Manche Fernseher, also auch die neueren seit 2015 von Samsung, und ich glaube auch die neuesten Grundig-Fernseher erkennen das. Eigentlich macht Grundig sehr gute Fernseher, aber ich glaube, dieses Modell ist von 2012, war damals sehr gut, aber damals gab es, glaube ich, noch nicht für Fernseher, war das nicht üblich, dass externe DVD-Laufwerke direkt gelesen werden konnten. Aber dein USB-Stick hat doch auch funktioniert. Ja, das bedeutet, dass der USB-Anschluss funktioniert hat, aber der Rechner hat nicht die Software, die dazu nötig wäre, um das DVD-Laufwerk zu erkennen. Ich meine nicht der Rechner, sondern der Rechner im Fernseher. Im Fernseher. Da fehlt höchstwahrscheinlich die Software, weil ein DVD-Laufwerk wird anders kontrolliert als ein USB-Flash-Laufwerk. Auch Festplatten sind nicht wie USB-Flash-Laufwerke, sondern SSDs, weil die Technologie, die basiert auf Transistoren-Speicherung. Bei einer Festplatte ist es ein magnetisches drehende Scheibe. Und bei dem hier ist es ein eine optische Scheibe, welche mit einem Laserstrahl abgetastet wird. Und ich glaube, dass das mit dem Flash-Laufwerk, also das mit den Transistoren, USB, darauf wurde dieser Rechner programmiert. Aber auf die beiden anderen oder Festplatte, obwohl wir können ja die DVD nicht einfach auf eine Festplatte kopieren, würde auch weitere 3 Stunden dauern. Mhm. Weil wegen dem Kopierschutz besonders, um das zu umgehen, bräuchte man auch wieder mehr Zeit. Und illegal ist es auch noch. Also du kannst das nicht auf den Stick nehmen? Könnte ich, aber es würde mehrere Stunden dauern. Und es, also da wären alle schon geschlafen. Und es wäre wahrscheinlich auch noch illegal. Okay, aber darauf können wir jetzt, wir können es egal sein, heute, weil wir verbreiten den Film ja nicht. Also, im allergrößten Notfall könnte ich mir das machen, wenn jemand das davon erzählt. Nee, nee. Kannst du es nicht irgendwie mit Bluetooth oder sowas in der Art? Das habe ich gerade eben mit diesem DLNA versucht, aber ich glaube, dass DLNA, das ist nicht Miracast, sondern das geht durch ein anderes, oder also durch das, wie heißt das, WLAN ist, warte mal, was ist das denn? Ich dachte, das wären gerade Kabelanschlüsse. Es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit, nämlich, das da ist das Terrestrialfernsehen, also DVB-T, das was abgeschaltet wurde vor 2 Monaten. Aber es gibt auch noch, Transmittergeräte, welche durch HDMI das Signal direkt über DVB-T, also nicht mit großer Reichweite, sodass andere das sehen können, sondern nur, dass es bis zum Zimmer geht. Das gibt es auch bei Radios. Es gibt nämlich Geräte, welche USB in Radio umwandeln oder einfach Kopfhöreranschluss in Radio, damit ein Radio ohne AUX-Anschluss, dass man das durch eine bestimmte Radiofrequenz hören kann oder durch eine einstellbare. Aber so ein Gerät haben wir jetzt natürlich auch nicht. Es steht schon tatsächlich hier drin, also vor 3 Monaten habe ich hier aufgeschrieben irgendwo, nee, das war in einem älteren Heft, weil das hier ist nur weniger als 2 Wochen alt, dass ich einen DVB-T-Transmitter für zu Hause wollte. Den hätte ich auch mitnehmen können, aber zurzeit haben wir noch keinen DVB-T-Transmitter. Ich weiß auch nicht, ob man das überhaupt, ob man das kaufen kann. Also eine Möglichkeit wäre, dass wir durch diesen WLAN-Router, dass die das temporär freischalten, dass Ethernet, also dass Geräte untereinander kommunizieren können. Aber das würden die bestimmt nicht machen. Also haben die bestimmt noch nie gemacht. Aber kannst du ja mal fragen, denn dann kannst du ja sagen, dass es nur für den Fernseher ist und dann stimmt es wieder ab. Klopft. Ja, dann müsste das auch mit dem Rechner sein. Das bedeutet, der Rechner, die würden bestimmt keine anderen Geräte zulassen. Wir können einfach den Player nochmal an das USB-Kabel anschließen und versuchen, das über die AV zu kriegen. Ich kann es gerne versuchen, aber wenn du sagst, es wird anders erkannt. Ihr könnt jetzt direkt mit dem USB anschließen. Wenn das Laufwerk angeht, dann heißt es, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist. Aber Stromversorgung geht immer auch, wenn man das an ein USB-Ladegerät anschließt, geht das Laufwerk an, weil es eine Stromversorgung hat. Aber du musst doch erstmal ein gutes Zeichen werden, oder? Stromversorgung gibt es immer. Okay. Also das bedeutet, der Strom ist an, aber wenn jetzt nichts weiteres passiert. Jetzt muss man da oben wahrscheinlich das USB. Ja. Man kann es auch verkehrt rumhalten, ist kein Problem. USB, ja. Ich wollte nur sagen, meine Eltern holen mich jetzt ab, die warten kurz. Warum ist der schon gehen? Achso, weil wir heute noch. Ich war bei mir schon, das ist Spaß. Achso. Ich dachte schon. Entschuldigung, ich muss das. Ich sag mal, wenn ich mir so ich muss das bringen. Alles schon da. Es ist ja nicht so weit entfernt wie England. Es ist ja nicht so weit entfernt. Nein, ich kennt gar nichts. Der kennt gar nichts. Die Sache ist, das da ist der USB-Anschluss. AV-Viren, die Anschlüsse darunter und die sind. Das ist ein digitales Datensignal, was über USB übertragen wird. Über AV werden nur analoge Impulssignale, also PCM, übertragen. Pulse Modulation Control heißt das. Das ist auch das, was. Wenn so ein Ton, Sinusgraphen für einen Ton steht, dann wird genau dieser Strom übertragen in dieser Frequenz durch analoges PCM. So funktioniert die Musik immer früher, aber. Beamer hatten die, da kommen die nicht mehr, ne? Die haben Beamer. Früher hatten die mal. Die haben welche, aber die sind alle ausgebucht. Ich weiß nicht, wie sich auf die noch. Also wenn es teilweise funktioniert, dann wäre es auch denkbar. Theoretisch, ich glaube so ein, das ist jetzt nur Theorie, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es passieren wird, aber so ein, Micro-HDMI-Kabel kostet zwischen 10 und 20 Euro. Das heißt, wenn jeder einige weniger als 1 Euro dafür bezahlen würde, dann hätten wir eigentlich einen. Und da wäre die Frage, wer das dann behalten würde. Nee, wir wollen ja, es ging ja noch um die jetzigen Films gucken, es soll ja gar nicht so langfristig Anschaffung gemacht werden. Wenn nur sehr wenige zuschauen, dann können wir das auch über den Laptop-Bildschirm schauen. Aber das ist eine Lösung? Einfach über den kleinen? Ja, würde ich auch sagen. Oder? Ich finde das in Ordnung, so soll ich so viel. Ich würde sich unten essen holen darf. Essen beim Automaten? Ja, klar. Nein, nicht aus dem Automaten. Bei der Mensa? Ja. Gibt es da denn noch was? Ich weiß nicht, glaube ich. Ich glaube, letztes Mal waren da irgendwie so Leute, aber ich weiß nicht. Kotter, aber sonst gibt es doch für oben auch. Ich hole mal was zu trinken. Die haben doch hier auch so. Nein, ich kann nicht so essen. Ja, aber trinken gibt es doch immer. Ich hole mal trinken. Ja, Pizza wäre ein bisschen viel. Ja, gucken, wenn die noch was haben. Also ich weiß nicht, dass da. Letztes Mal waren da irgendwie so Kerzen und da dachte ich, dass es eventuell nicht für mich ist. Achso. Vielleicht war das nur für dich. Vielleicht nur für dich. Vielleicht anfangen sollen. Kannst du mal fragen. Wer kann Nein sagen können. Die wird es auch wohl in den Kleinen. Ja. Gewöhnlich. Das geht nicht, das ist ein Klassiker, das kann ich nicht. Und nur, wenn es gar nicht geht, Kann ich eher leise bei dir überlösen. Natürlich, ja. Oder? Ja, das Ding ist ja die Möglichkeit, er weiß ja ganz genau, dass er es einfordern kann. Ja, ja. Genau. Da wird das garantiert. Ja. Und er ist manchmal die Chance, so ein bisschen verwühlt, auch klar. Ja, ja. Ja, ich glaube auch. Dass wir hier Vorteile machen, dass wir nach Hause das hier und das gemacht haben. Oder die sagen einfach nur, das war gestern eine Möglichkeit. Ja, weißt du auch, weil er so was da drehen muss. Ja. Wo die Hebel ansetzen müssen, dann kann ich das wieder absetzen. Ja. Ich bin 18, ich habe zu wenig bekommen. Absolut. Und da guckt man raus nach, wo die sind. Oh, ja. Ja. Dicken. Ja. Sollen wir noch einmal versuchen, das Schwarze einzuschließen und auf AV oder einfach mal die anderen Anschlüsse sozusagen anzapfen? Oder ist das gar nicht also das USB ist die einzige Möglichkeit, die funktionieren würde, weil wenn ein USB-Anschluss verwendet wird, dann muss es der auch so, okay. Also ja, dann kann es nicht durch einen anderen gehen. Okay. Was gibt es noch so für Anschlüsse? Audio Out, SCART. Hätten wir doch nur dieses Micro-HDMI-Kabel, dann wäre das Problem sofort gelöst. Ich meine, Mini-HDMI, das ist... Micro-HDMI, also das ist für Handys eigentlich... Kann ich auch mal versuchen, ein bisschen durchklicken, vielleicht noch einmal durch einen Versuch und Irrtum das erreichen. Ja, auch so der eigenlebende Geräte. Wo denn? Hier oder durch den Fernseher? Da oben im Fernseher. Was soll denn da Irrtum sein? Das nochmal anschließen und dann einfach ein bisschen durchklicken, ob er irgendwo das Signal erkennt. Wenn er das nicht am Anfang erkennt, dann wurde der nicht darauf programmiert, dass es erkennt. Das heißt, es könnte nicht funktionieren. Mhm. Wie viele werden in den Film schauen? Wenn mehr. Wenn es nur die sind, dann könnten wir. Ich habe auch Lautsprecher da oben, also diesen einen CD-Player durch Aux-Anschluss, das ist eine freie Steckdose. Batterien habe ich auch dafür. Aber. Das heißt, eine mögliche Lösung, wenn nicht mehr als 10 Leute diesen Film schauen, dann ist es auch möglich, dass das durch. Also, dass wir das einfach jeder aufschauen und... Ja. Sollen wir es einfach so machen? Das ist vielleicht die leichteste Lösung. Wenn wir das irgendwo hinstellen. Mal sehen, wie laut die Lautsprecher sind. Wenn die Lautsprecher nicht laut genug sind, dann können wir... Oh, ich sehe da noch eine Sache, nämlich... Dann sag ich einfach mal den Lara, die wollten mir auch gucken, glaube ich. Noch nicht? Nee, noch nicht, noch nicht. Auf. Weil ich habe auch... Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, um ich habe hier auf dem USB-Stick auch zwei Filme drauf, aber ihr erkennt das scheinbar nicht, weil das Format nicht unterstützt wird. M2T hätten wir auch als Alternative schauen können, aber das geht überhaupt nicht. Durch den Rechner wird das natürlich auch gehen, aber ihr könnt hier gleich auf die Goethe schauen. Ich habe das geschlossen, dann muss ich es mal öffnen. Mal ein neues. Ich fände es etwas traurig, wenn nur so wenige zuschauen, aber ja. Ich wollte ja gar nicht alle im Film gucken, das waren ja nur so ein paar Leute. Ich glaube 3-4 Leute. Okay. Wenn die Lautsprecher von diesem Rechner nicht laut genug sind, dann hole ich noch von da oben. Mhm. Okay, das ist ja nicht angeschlossen. Ich muss den Disk noch erkennen. Das Ich sag Oma Bescheid. Ja? Ja, dass, die, dass, sie, dass wir jetzt hier auch gucken und wenn sie Lust haben, sollen sie mitgucken. Also ich meine, es wäre sehr schade, wenn, wenn, das, wenn sie als vier Leute das einfach nur so gucken würden. Ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, wo jeder ist, weil die sind irgendwo und man weiß nicht wo. Überall kann es sein. Zum Beispiel. Die meisten Mitschüler sind irgendwo, man weiß einfach nicht wo. Die gehen einfach raus und man merkt nicht wohin. Hier drauf funktioniert es. Jetzt haben wir den Trailer für Abschlussfahrt angeschaut. Ja, schade, dass es da oben nicht klappt. Ja, wir bräuchten eigentlich ein Kabel, aber das steht uns. Ich würde mal gucken, sieht das auf dem kleinen, weil sonst, wir haben jetzt auch schon kurz nach 8. Mach mal die Lautsprecher auf maximale Lautstärke, um zu sehen, ob das ausreicht. Das reicht, geht ja. Okay. Immer nicht so viele. Mach das noch etwas. Nicht schlecht für seinen kleinen Computer. Das können wir hier hinstellen, natürlich, ich weiß, ob die anderen kommen. das Stromkabel ist nicht lang genug. Und ich meine, der Akku, der würde zwar 2 Stunden halten, aber das DVD-Laufwerk, um die CD zu, DVD zu drehen, bräuchte es ja auch noch schön. Die Maus. Ich habe das als Mauszeiger. Müsste das gleich weggehen. Naja, es ist ja nicht im Bild da. Okay. Den Laptop mit dem Fernseher zu verbinden. Jetzt haben wir immer nur das DVD-Teil damit verbunden. Kann man nicht. Das mit dem Laptop, das wäre möglich durch dieses besagte Mini-HDMI-Kabel, aber das steht uns ja. Aber gibt es hier nicht auch einen USB-Anschluss? USB gibt es zwar, aber. Ich denke mal nach. Ansonsten lass uns auf den kleinen, das war jetzt nur eine Idee. Ein beidseitiges USB-Anschluss können zwar funktionieren, aber da bezweifle ich auch, dass der Fernseher das unterstützt, weil Bildsignal durch USB ist möglich, aber der Fernseher, der, also ich weiß nicht, wenn er schon nicht auf DVD-Bildsignale ausgelegt ist, dann wahrscheinlich auch nicht auf die durch den PC, weil ich glaube, dass sie ein sehr ähnliches Bildsignal verwenden. Okay. Wer würde das? Nein, im Moment ist eh keiner hier, der gucken möchte. Okay. Jetzt muss das Laufwerk wieder beschleunigen, damit. Ja. Bitte? Kennst du den Film? Es wurde schon darüber geredet, andere haben darüber geredet, aber ich habe noch nicht selber geschaut. Okay. Und aus welchem Jahr ist er denn eigentlich? Das war's. Gesundheitsministerium welche Lehrer bekämen wir dann? Wenn wir die internationale Klassenfahrt holen. Dieser Kampagne werden wir bekannt. Berühmt. Schülerzuschüsse, Lehrer. Vielleicht sogar eine neue Sprunggrube. Schluss mit Träumen. Wer geht auf internationale Klassenfahrt? Ich bin schon dafür gefahren, dass du gar nicht Direktorin die Motor. Ach ja, jetzt mache ich wieder mit deiner Robbenaufzuchtstation. Ohne meine Umwelterhebung, die 12 Euro Patenschaft im Monat, werden Ines und Olle nicht mehr leben. Olle haben wir jetzt auch eine Rückkehr und einen Twitter-Account. Ja, falls jemand folgen will, dann fragt man sich doch, ob du nicht ein bisschen länger in Behandlung hättest bleiben. Ich würde gern mal wieder machen, um dabei in die deutsche Vita. Kein Schwellenland, Herr Gundlach. Nichts mit Pizza, sondern irgendwas mit einer Epidemie oder einer Katastrophe. Schiller-Gymnasium fährt nach Thailand. Ich würde um ihn fahren. Wenn der Müller mitkommt? Was? Nee. Ich balanciere das Land dann mit den Schwachmaten. Und sowieso nicht mit meinem Führer, oder ich hätte die SV auf den Hals getrunken. Das nennt man Dienst nach Plan. Dienst nach Plan, Jüngfried. So. Fertig ich jetzt? Ja, stimmt. So, hätte ich recht. Kann ich die Schlüssel haben? Danke. So unanständig. Was soll ich beim Faustschießen? Klar. Welche Stelle hat der Messen gefallen? Da, wo er stirbt. Da, wo er das mit dem Apfel macht, der Apfel erschießt. Das ist nicht mein Kind. Aber über die Klasse reden wir nochmal, ja? Ich habe keine Lust, dass Hauke die Kampagne schon wieder bekommt. Dann Thank you.